solange wie du bist nur bei mir. Sag's und sag auch nichts, es stört mich nicht, dein Blick niemals lügt. Ich war ständig unterwegs, zu finden das, was ich doch suchte, so und ich war immer ungewiss, bis ich fand dich. Worte kommen nicht immer leicht, ich lernte nie zu zeigen dir meinen SSO-Liebling. Du warst immer so geduldig, herauszufinden, was ich verstecken wollte. Ich war ständig unterwegs, zu finden das, was ich doch suchte, so und ich war immer ungewiss. Ich fand dich, oh, du bist immer. Die, für die ich lebe nur. Du bist mein Himmelflamm. Oh, du bist mein ständig strahlender Stern. Du bist immer. Sind wir Freunde beim Glas Wein und im Schummerlicht. Und du liegst neben mir, mir so voll Liebe und hoffnungsvoll. Du bist immer.